Die Aufgabe, die paar dem Glasperlenspiele lässlich zugeneigten Patres im Elementaren etwas zu fördern, war leicht, allzu leicht. Dieser Unterricht also konnte nicht der eigentliche Zweck seiner Mission sein. Auch begann Josef zu begreifen, dass man ihn wohl weniger zum Lehren hierher geschickt habe, als zum Lernen. Allerdings, gerade als er dies durchschaut zu haben meinte, erfuhr seine Autorität im Kloster eine plötzliche Stärkung und damit auch sein Selbstbewusstsein. Josef machte die Bekanntschaft des Paters Jakobus, des wohl bedeutendsten Geschichtsschreibers des Benediktinerordens. Damals etwa 60 Jahre alt, ein hagerer, ältlicher Mann mit einem Sperberkopf auf langem, sehnigem Halse. Der Pater hatte ihn eines Tages angesprochen. Er lud Josef ein, ihn in seinem Zimmer zu besuchen. Erfreut und dankbar nahm dieser die Einladung an. Es sollte ein ergiebiges Gespräch, ein Sich-Erkennen der beiden, eine Art von Befreundung daraus werden. Ihr Mathematiker und Glasperlenspieler habt euch eine Weltgeschichte zurecht destilliert, die bloß noch aus Geistes- und Kunstgeschichte besteht. Eure Geschichte ist ohne Blut und Wirklichkeit. Ihr wisst genau Bescheid über den Verfall des lateinischen Satzbaues im 2. oder 3. Jahrhundert und habt von Alexander oder von Cäsar oder von Jesus Christus keine Ahnung. Ihr behandelt die Weltgeschichte wie ein Mathematiker die Mathematik, wo es nur Gesetze und Formeln gibt, aber keine Wirklichkeit. Kein Gut und Böse, keine Zeit, kein Gestern, kein Morgen, nur eine ewige, flache, mathematische Gegenwart. Aber wie soll man Geschichte treiben, ohne Ordnung in sie zu bringen? Aber man soll doch Ordnung in sie bringen. Jede Wissenschaft ist ein Ordnen, ein Vereinfachen. Geschichte treiben heißt, sich dem Chaos zu überlassen und dennoch den Glauben an die Ordnung und den Sinn zu bewahren. Knecht bewunderte den Pater, auch in seinen zornigen Ungerechtigkeiten. Dabei hatte er damals noch keine Ahnung davon, wer Pater Jakobus wirklich war. Er sah in ihm lediglich einen profunden und genialen Gelehrten und wusste noch nicht, dass er außerdem ein Mann war, der selber mit Bewusstsein in der Weltgeschichte stand und sie mitgestalten half. Dass die Behörden von Kastalien gerade in dieser teilweisen Gewinnung des Paters Jakobus, die Josef als ein privates Glück empfand, den Gipfel seiner Maria Felser Sendung und Leistung sahen, davon ahnte er zwar noch eine ganze Weile nichts. Immerhin aber hatte er sich nach etwa 2 Jahren im Kloster so vollkommen eingelebt, als ein Gast und Außenseiter das irgend konnte. Etwa um diese Zeit erschien bei den Patres ein Gast, der mit großer Sorgfalt von Josef entfernt gehalten wurde. Knecht, der von den politischen Beziehungen und Traditionen des Klosters wenigstens gerüchtweise wusste, vermutete, der Gast sei ein hoher Staatsmann in geheimer Mission. Dabei fiel ihm der Vorstand der Behörde ein, der freundliche Herr Dubois, und dessen Bitte, je und je ein Auge gerade auf solche Vorgänge im Kloster zu haben. Er schrieb ihm einen langen Brief und erzählte auch ein wenig von seinem Verkehr mit Pater Jakobus. Er ahnte nicht, wie sorgfältig sein Brief gelesen werden würde.